Kundgabe 5353. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.4.1952. Auswirkung der Glaubenslosigkeit im Jenseits. Wie arm sind die Menschen, die keinen Glauben haben an Gott als Schöpfer und Vater von Ewigkeit, der in Jesus Christus das Erlösungswerk vollbrachte, um seine Geschöpfe freizumachen von einer unwürdigen Fessel, die sie aus eigenem Verschulden sich anlegen ließen. Wie arm sind sie, die ohne Glauben durch das Erdenleben dahingehen, denn sie besitzen nichts als das vergängliche Gut, das ihnen vom Schicksal zugeteilt war, um ihre Erdenlebensaufgabe erfüllen zu können. Und dass ihnen nun das Wichtigste ist, dass sie eifrig zu vermehren suchen, anstatt die Materie zu überwinden. Ein rechter Glaube würde ihrem Leben einen anderen Inhalt geben, denn sie würden schaffen für die Ewigkeit, für das Leben der Seele nach dem Tode. Ohne Glauben aber ist all ihr Denken nur auf das Erdenleben gerichtet. Es ist ein Zustand anhaltender Sorge um das Vergängliche. Die Menschen schaffen für den Tod, nicht für das Leben. Sie sind arm auf Erden schon und gehen noch ärmer in das jenseitige Reich ein, an das sie auf Erden nicht glauben wollten. Sie langen nackt und armselig im Jenseits an und unermessliche Qualen und Dunkelheit ist ihr Los. Doch sie haben sich selbst ihr Los geschaffen, denn sie sind auf Erden nicht ohne Wissen geblieben um Gott als Schöpfer und Vater, um Jesus Christus als Erlöser. Sie nahmen die Lehren darüber nicht an, was sie wohl vermocht hätten, wenn sie nur willig gewesen wären, Aufklärung über ihren Erdenlebenszweck zu erhalten. Dieser Wille ist das Fundament des Glaubens. Es muss der Mensch glauben wollen, dann wird er auch glauben können. Das Wissen um Gott wird jedem Menschen einmal nahegebracht. Und denkt er nun nur darüber nach, was Anlass und Zweck seines menschlichen Daseins sein mag, dann hilft ihm Gott auch sicher zur rechten Erkenntnis. Denn dann ist der Wille offenbar, in der Wahrheit zu stehen. Ein jeder Mensch weiß, dass er keine Gegenbeweise erbringen kann und somit sich auch nicht anmaßen darf, abzuweisen, was ihm über Gott, über sein Erlösungswerk, seine unbegrenzte Macht, Weisheit und Liebe verkündet wird. Und darum soll er versuchen, Aufklärung zu erlangen. Und dieser Versuch wird ihm gelohnt werden, weil Gott selbst sich dessen annimmt, der seine Gedanken fragend in die Unendlichkeit sendet. Dieser wird glauben können und einen unermesslichen Reichtum gewinnen durch seinen Glauben, während der Mensch ohne Glauben noch das verlieren wird, was er irdisch besitzet. Er ist im wahren Sinne des Wortes arm, denn nichts gibt ihm Hoffnung und Zuversicht, nichts gibt ihm Kraft, so er in Not ist, so er nicht an Gott als Vater, an Jesus Christus als Erlöser glauben kann, den er anstreben muss, um ewig selig zu sein. Amen.